Deutschlandfunk Radio Nacht. Soundcheck. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute von Raumpatrouillen und fantastischen Planeten, Science-Fiction-Filmmusik. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elber. Greetings to you, Earthlings. I am Princess Dragomar. I have taken over this planet. Now I own the Earth, and you'll be my slave for all eternity. Raumschiff Enterprise oder Orion, Barbarella oder Perry Roden, was all die frühen Science-Fiction-Serien ausgezeichnet hat, war ein spezieller Soundtrack, in dem vieles erlaubt war. Eine Spielwiese für experimentelle Soundideen. Deswegen haben auch einige von ihnen bis heute überlebt und erfreuen sich größter Beliebtheit. Die Gruppe Science-Fiction-Theater aus Zürich hat sich genau darauf spezialisiert und im Geiste der alten Serien das Album Dolly Shot produziert. Augenzwinkern wird hier Surf, Soul, Easy Listening und Avantgarde verquickt. Science-Fiction-Theater hat mir noch einmal verdeutlicht, dass Soundtracks von Science-Fiction-Filmen eine wahre Goldgrube darstellen für die, die auf der Suche nach innovativen Klängen sind. Ihre Songs vom Album Dolly Shot sind zwar keinem direkten Film zugehörig, aber im Sinne von und gaben mir ganz nebenbei die Idee für den heutigen Soundcheck. Wir hörten den Song Sputnik und jetzt ist es Zeit, sich anzuschnallen und abzuheben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Raumpatrouille Orion, die deutsche Science-Fiction-Serie aus den 60er Jahren, die definitiv den Beinamen Kult verdient hat, glänzte auch mit einem tollen Soundtrack. Das Peter Thomas Soundorchester, das wie viele andere Aufnahmen aus den 60er Jahren oder Mitte, Ende der 90er im großen Stil wiederentdeckt und wieder veröffentlicht wurde, setzt hier den Synthesizer und den Vocoder gleichermaßen wie seine Big Band ein und malt in Klangfarben. Wir hörten den Song Space Patrol. Man kann ihnen nachsagen, dass sie ihre eigene Klangsprache gefunden haben. Die Rede ist von dem französischen Duo Daft Punk. Sie haben 2009 den Auftrag bekommen, zu der Neuverfilmung des 80er-Jahre-Klassikers Thron die Musik zu schreiben und man hätte wohl keine bessere Wahl treffen können. Denn Daft Punk lieben Science-Fiction-Soundtracks und sind bestens mit deren Klangwelten vertraut. Hören wir ihre Version des Thron-Themas.

Wenn es um Filmkunst geht, dann fällt sein Name ziemlich schnell. Wong Kar-wai. In the Mood for Love und vor allem der Nachfolger 2046. Nun ist 2046 kein Science-Fiction-Film, er ist eher ein Melodram mit Science-Fiction-Elementen und einem Soundtrack, der so ganz anders daherkommt wie normalerweise bei Filmen dieser Art. Hören wir mal das schwülstige Hauptthema. Thank you. Surrealistisch, teils dadaistisch, so mutete damals 1973 der Zeichentrickfilm La Planète Sauvage an. Damals lief der Film in ausgesuchten Programmkinos und war definitiv nicht für die breite Masse produziert. Die Geschichte, die viele Science-Fiction-Elemente enthält, war auch nicht immer so leicht zu verstehen. Doch was dem Film diese unglaubliche Wirkung verlieh, war sicher auch der Soundtrack des Franzosen Alain Goraguer, der immer auf dem gleichen Thema aufbaut und das immer wieder variiert. David Bowie muss den rauf und runter gehört haben, als er das Album Low zusammen mit Brian Eno produziert hat. Hören wir Alain Goraguer mit Dehumanisation. Den beiden Elektroniktüftlern Louis und Bebe Baron wird nachgesagt, dass sie den allerersten elektronischen Soundtrack produziert haben. Wir reden von 1956 und zwar von der Musik zum Science-Fiction-Film Forbidden Planet. Ich glaube, den Film kann man getrost vergessen. Die Musik allerdings hat einen hohen Stellenwert in der elektronischen Musik, da hier vieles so klingt, als wären diverse Klangerzeuger schon erfunden. Es war der Erfindergeist der beiden, die diese Klänge wirklich möglich machten. Hören wir von der Ohmbox Main Title vom Forbidden Planets. Wenn es um Musik in Science-Fiction-Filmen geht, dann fällt sein Name auch irgendwann. Vangelis, der ja eine Menge Filmmusik produziert hat, aber die, die er für den Ridley Scott-Streifen Blade Runner gemacht hat, sollte in die Synthesizer-Musikgeschichte eingehen. Eingängig, symphonisch und opulent. Diese Klänge passten bestens in das Ambiente von Blade Runner, das dann auch in den 80ern schon eine Menge vorwegnahm. Ich werde nie vergessen, die Serie Raumpatrouille Orion, die in den 60er Jahren im deutschen Fernsehen lief, war wirklich einzigartig und hatte eine Menge Humor. Dietmar Schönherr spielte den aufmüpfigen und unangepassten Kommandanten McLean und er war damals im spießigen Wirtschaftswunder Deutschland zur besten Sendezeit im Fernsehen so etwas wie eine gesellschaftliche Antithese. Unvergessen auch die Szene in der Weltraumbar, wo ein sehr ungewöhnlicher Tanzstil gepflegt wurde. Die Klänge dazu kamen vom Peter Thomas Sound Orchester mit Mars Manuel. Si no hay es la quiera de mi voz. Was hat bitte schön ein Titel von Conny Francis in einer Sendung zu suchen, die sich mit Science-Fiction-Filmmusik beschäftigt? Ganz einfach, sie war Teil des Films 2046, bei dem ein Autor an einer Science-Fiction-Geschichte schreibt, die im Jahre 2046 spielt oder 2046. Doch entwickelt sich der Film dann auch zum Ende hin, aber auch der Science-Fiction-Kontext des Films ist eigentlich nur eine Maske, um ein opulentes Melodram zu inszenieren, was Wong Kar-wai vor allem auch mit der Musik gelang. Die folgende Serie und auch der Film dazu lebte auch von ihrer Erkennungsmelodie. Die X-Files, Science-Fiction, Fantasy, Horror. Was wären die 90er ohne diese amerikanische Serie gewesen, der Musik von Mark Frost schon fast Signaturcharakter hatte. Immerhin lief X-Files fast 10 Jahre, ein fast biblisches Alter für eine Fernsehserie und später auch noch für den Film dazu. Wir hörten die Remix-Version von Uncle. Ich habe es schon erwähnt, auch wenn die Verfilmung des Perry Rhodan-Comics in den 60ern bei Fans und Kritikern gleichermaßen durchfiel, kann der Soundtrack heute noch punkten. Er hat halt diese tollen Easy-Listening-Momente und es ist nicht ungewöhnlich, dass hier auf einmal die amerikanischen Clark Sisters mit Forever Blowing Bubbles auftauchen. Wieder mal ein Indiz dafür, dass im Science-Fiction vieles möglich war. Wenn von Science-Fiction-Filmen die Rede ist, und ich habe in dieser Sendung nur einige von vielen, vielen erwähnt, dann fällt mir eine Szene aus Matrix Reloaded ein, der Film, der 2003 erschien. Es gibt eine toll inszenierte Rave-Szene in dem Film, die von einer englischen Formation musikalisch unterlegt wurde. Es war nicht Underworld, sondern die Formation Flug mit Zion. Das war's auch schon fast in diesem Soundcheck, in dem es um Science-Fiction-Filmmusik ging. Ich habe bewusst auch mal Stücke dafür ausgesucht, die man vielleicht gar nicht damit in Verbindung bringen würde. Die folgende Band hat keine Filmmusik gemacht, dafür ein ganzes Album inspiriert von Science-Fiction-Filmmusik, Science-Fiction-Theater, die wir ganz am Anfang hörten, jetzt nochmal am Ende mit Soul Thief. Thomas selber mal am Mikro und sagt jetzt schon mal Tschüss.